Ich könnte ja jetzt deinen Lebenslauf vorlesen, aber willst du nicht selber einfach erzählen, was du machst? Ja, also ich schreibe Lyrik vor allem und habe vor einiger Zeit auch mit Theatertexten angefangen und schreibe immer mehr Prosa. Bin gerade aktuell am Literaturinstitut und ja, was soll ich noch sagen? komme ursprünglich aus Solingen, das liegt in NRW. Also die Gedichte, die ich jetzt lese, sind aus einem, ursprünglich dachte ich, dass es so ein kleiner Zyklus wird und dann wurde es immer mehr und mehr. Und die sind alle gleich geformt. Das ist so das, was sie von der Form her erstmal verbindet. Das ist alles so ein Block zentriert auf der Seite. Und die sind thematisch auch verbunden miteinander. Und die Form war mir ganz wichtig, weil ich wollte, dass wenn man das Gedicht hört, ein anderer Effekt entsteht und dann beim Lesen nochmal irgendwas hinzukommt, dass die Form sozusagen mit den Worten nochmal was macht. Fluktuation. Fluktuation der Moleküle zwischen den Grenzen. Das ist die Zelle, die sich bewegt, die sich macht zu meinem Gedanken, die sich hinbiegt, die sich zieht und die fließt, durchzogen von flüssigem, von Fluktuation erzeugte elektrische Schläge, die kommen von Zeit, zu den Molekülen zwischen den Grenzen, ins Schleudern, ins Wanken, ins fahrende Wasser, zwischen den Zellen. Da spielt sich mein Geist ab, da ist mein Gedanke, den ich jetzt denke. Da sind die Ströme der Schläge, der elektrischen Signale noch bewegt. Da geschieht Fluktuation im Gehirn, in Zellen, die sich bewegen, zwischen elektrischen Stößen mir Schläge geben. Auf mein Auge schlägt, auf die Augen schlägt die Sonne ihr Licht, mir auf die Haut, die bindet über dem Auge, das sehen soll, mit Licht durch den Tag, den Blick haben soll für Wesentliches, hineinschauen soll in Dinge, auf Menschengesichter. Die Sonne schlägt mir ihr Licht gegen die Haut, die binden soll, über dem Auge, dem Spiegel, das manche sagen, von meiner Seele sein soll, und Dinge am Tag sehen soll, die besser vielleicht ungesehen bleiben sollen, auf meinem Spiegel, über der Haut, die bindet dort, wo sie sind, bleiben und nicht geschlagen werden, auf meine Haut von der Sonne. Meine Teile. Hier lege ich meine Teile hin. Die Augen, die Lippen, die Ohren. Diese Teile, die dich können an sich nehmen. Die suchen dich in Foren, die in Netzen hängen, um sich sättigen zu können. Die lauern und toben von einem zum anderen. Die wollen nicht ruhen. Die wollen nicht sehen, wohin sie gehen. Die suchen Linke, um sich sättigen zu können. Die bohren sich Wege, die hängen in Netzen mit Foren. Auf meine Teile setze ich. Ich setze die Identität an und auf meine Teile, die aus mir, an mir wachsen, die ich zu meiner Zeugung bekam, die mir zugesprochen wurden, die mir helfen sollen, durch die Ereignisse durchzugehen und mir zu helfen zu wissen. Ich setze die Identität auf meine Teile, die an mir wachsen, damit ich ein Mensch sein kann, damit ich nicht leer sein muss, damit man mich als wer erkennt, als wer sieht, als etwas mit etwas drin und dran versteht, damit meine Teile wissen, wie die Bewegungen gehen, die man machen muss, um Ereignisse zu erfahren. Die Worte, die gesprochen werden wollen. Zwischen deinem Mund und Klang und meinem, zwischen den Zeilen hängt das Wort, dass du und ich gesprochen haben und werden. Zwischen unseren Gesichtern, zwischen den Körpern hängen die Worte, die von uns gesprochen sein wollen. Du und ich, wir machen Halt und die Worte hängen im Raum zwischen uns. Die Worte, die in Zukunft gesprochen werden wollen, in denen das Unheil auf unsere Münder wartet, um die Körper aufzurichten, einander entgegenzurichten, entgegenzustellen, zwei Körper, die nicht zueinander kommen wollen. Zwischen unseren Gesichtern hängen die Worte, die gesprochen sein wollen, um die Körper sich entgegenzurichten. Wenn die Worte sich prügeln, Wenn die Worte sich prügeln und ich stehe, ich will etwas sagen, ich will Dinge sagen, die auf meinen Mund, auf seine Bewegung, auf die gewollten Worte warten. Und ich stehe und ich bewege mich und meine Teile, und das sind Richtungen, die nicht sind in Dingen, die ich will. Wenn die Worte sich prügeln und ich stehe, ich will etwas sagen, Dinge, die auf mich warten, auf meinen Mund und auf meine Teile, dass sie ausführen, was bei mir passiert, was bei mir etwas will, das wartet auf die Bewegung meiner Teile. Zwischendurch schreibe ich dann auch Liebesgedichte. Ich antaste mich dir über die transatlantischen Grenzen hinaus, die du legst von dir zu mir. Ich gehe hinaus über die Grenzen, über die Welt zu Stimmen, die mich ziehen zu sich, um mich dir antasten zu machen. Transatlantisch willst du sein und du kannst, denn ich kann gehen über Grenzen und antaste mich dir über die Welt. Du legst die Wege zu Orten mit Stimmen, die mich ziehen machen, und ich kann gehen auf diesen Wegen. Du weißt es nicht, denn du willst transatlantisch sein. Du kannst dich tragen, wohin du willst. Ich kann gehen über Grenzen und tanzen bei Stimmen, die mich ziehen machen und die mich dir antasten machen. Ich trage Küsse. Ich trage Küsse mit und in mir, die ich an dich und in dich legen will. Du kannst die Küsse in dir, auf mich, an mich und in mich legen. Ich kann meine Küsse tragen an alle Orte dieser Welt, wo und wann du dort sein wirst, dort unter Sternen, die zu dieser Welt, zu dir und mir gehören, die leuchten, damit Menschen Küsse unter ihnen tauschen, an, auf und ineinander legen. Bis dort kann ich meine Küsse tragen, um sie an dich und auf dich und in dich zu legen. Und dort kannst du deine Küsse auf mich, an mich und in mich legen. Herrschen müssen. Der Arm zuckt dreimal, zuckt der Arm hin und her. Und ich will nicht Befehle geben müssen an Teile von meinem Körper. Ich will nicht herrschen müssen über alle Organe, die man mir gab. Ich will verfaulen können, wann ich will, und nicht essen und schlafen können, wann ich will. Und ich will nicht denken müssen an alles, woran einer so denkt. Und ich will den Arm nicht bewegen müssen und den Fuß und das Bein nicht setzen müssen. Ich will allen ihren eigenen Willen lassen. Dann sind das die letzten zwei Gedichte. Wo nicht warten soll, das Glück. Wen ich gehen will, meine Teile setzen will in Richtungen, dorthin, wo es für mich hergehen soll. Dort liegt der Weg, den ich gehen können soll, der gedacht, gemacht, gelegt ist für mich. Wenn ich gehen will und ansetze in Richtungen, dorthin, wo es für mich hergehen soll, dort wird gesagt, wartet das Glück auf mich. Dort soll ich ankommen, wenn ich gehen will und ansetze in Richtungen, die vielleicht nicht von mir gedacht, gemacht, gelegt sind, nicht von mir erfahren sein wollen. Wenn ich gehen will und ansetze meine Teile auf Wege, die ich nicht gehen können soll, und ich gehe und ich setze Schritt vor Schritt dorthin, wo nicht warten soll, das Glück auf mich. Schwindsucht erregend. Auf und ab fließt du durch meine Synapsen und machst meine Gedanken Schwindsucht erregend. Durchströmst mit elektrischen Geschwindigkeiten die Bahnen meines Gehirns und lässt mich rastlos werden. Von dieser Sucht getrieben, renne ich auf elektrischen Wegen. Dort sitzt der Gedanke mit dir. Dort machst du meinen Geist auf und abspringen. Dort machst du mich Schwindsucht erregend. Dort bin ich rastlos von Sucht und Süchten getrieben, denen du der Antrieb bist. Die machen mich rastlos auf und ab, Schwindsucht erregend.